Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Dresden, 30. Dezember 1786. Nun sind 14 Tage seit eurer Abwesenheit verstrichen und hoffentlich wird jetzt bald die Rede von eurer Zurückkunft sein. Eines Teils verdrießt mich's, dass ich die Freuden meines Lebens so sehr von euch abhängig gemacht habe und nicht einmal einen Monat mehr durch mich allein ganz glücklich existieren kann. Lieber Gott, wie wird das noch werden? Alle Einförmigkeiten unserer bisherigen Existenz fangen mir an, notwendig zu werden, und ich fühle, dass ich vielleicht sehr ungerecht war, mich nach Zerstreuung zu sehnen. Eine Schuld freilich müsst ihr mir erlauben, auf das erbärmliche Äquivalent zu schieben, das ihr mir in der Stadt Dresden gelassen habt. Ich hoffe, dass meine Wünsche in Kalbsried einige Zeit länger unentschieden bleiben werden. Zu meinem Weben und Wirken seid ihr mir unentbehrlich worden. Ich bin sehr wenig oder nichts, ich bin Hubern nichts und er mir wenig. Die Feiertage haben mich vollends verdorben. Es ist so etwas Hergebrachtes, das an diesen Tagen alles Feierabend machen soll. Das Vergnügen ist an diesen Tagen eine Art von Arbeit und Bestimmung. Dieses dunkle Gefühl hat mich am Schreibtisch verfolgt und ich musste ausgehen, aber immer kam ich unbefriedigt und leer zurück. Würdet ihr wohl an unserer Stelle euch ebenso nach uns zurücksehnen? Wird mein Bild nicht früher bei euch erlöschen als das eurige bei mir? Ich fürchte es beinahe, denn bis diese Stunde war unsere Teilung sehr ungleich. Ich habe euch ganz genießen können, euch ganz durchschauen und fassen können, aber meine Seele war für euch von trüben Stimmungen umwölkt. Ihr waret mir so viel und ich euch noch wenig, nicht einmal das, was ich fähig sein könnte, euch zu sein. Ich bin heute sehr traurig durch die Erinnerung an euch, an eine böse Schuld, die ich euch noch nicht abgetragen zu haben fühle. Der schwarze Genius meiner Hypochondrie muss euch auch nach Leipzig verfolgen. Verzeiht mir das. Oh, meine Gedanken sind sehr oft unter euch. Zwar sehe ich euch nicht in eurem Leipziger Zirkel, wo meinem Herzen noch so viel Fremdes ist. Ich sehe euch hier und freue mich, wenn alles nun wieder anfangen wird. Von Charlotten habe ich noch keine Nachricht erhalten. Ich erwarte sie alle Tage, welches dann auch entscheiden wird, ob und wann ich sie besuche. Willst du wissen, wie weit ich in meiner Arbeit gekommen bin? Mitten in der letzten Szene des Marquis mit der Königin, die du ja kennst. Jetzt fängt es an, sehr interessant zu werden, aber ich zweifle, ob meine Ausarbeitung nicht tief unter meinem Ideale und dem Interesse der Situation bleiben wird. Noch habe ich keinen Pulsschlag dieser Empfindungen, von denen ich eigentlich bei dieser Arbeit durchdrungen sein sollte. Ich habe keine Zeit, sie abzuwarten. Wissentlich muss ich mich übereilen. Dein Herz wird kalt bleiben, wo du die höchste Rührung erwartet hättest. Hier und da ein Funke unter der Asche und das ist alles. Herzlich hat es mich gefreut, dass die Gesundheit der Minna so bald wiederhergestellt ist. Wie glücklich wird es dich machen, wie fröhlich für uns, euch gesund und heiter wieder zu finden. Grüße die beiden recht herzlich. Ich hätte gern mehr an euch geschrieben, aber wahrlich, es fehlte mir an Stoff, an Mannigfaltigkeit, und meine Laune hätte euch mit angesteckt. Lebt wohl, Kunzens empfiehl mich, der Schneidern und Hartwig. Diesen Abend sind wir bei Neumanns, sonst übrigens nicht sehr herumgekommen. Suche es Göschen doch auszureden, dass er eine Subskription zum Carlos veranstalten will. Es ist so sonderbar, bei einem einzigen Theaterstück, und er hat in diesen Dingen immer eine so unglückliche Art. Was kommt am Ende dabei heraus? Und wenn er über die Nachdrucker schimpft, was kann's ihm viel helfen? Die Thalia habe ich noch nicht. Die Exemplare an Beck und Charlotten wirst du vermutlich besorgt haben. Becker lässt sich euch empfehlen. Er sagt mir, dass Adelung zum Oberbibliothekar in Vorschlag gebracht sei, und zwar durch seine Betreibung. Becker will uns in die russische Gesellschaft introduzieren. Adieu, Schiller.